Danke, Herr, dass wir dich loben dürfen, Herr, in Freiheit, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Juhu, freust du dich, dass du in Freiheit den Herrn anbeten kannst? Frei, dass wir frei sind, Halleluja, wir wohnen in einem freien Land, Halleluja, wir dürfen das Evangelium verkünden und so bleibt es. Halleluja, Herr, wir preisen dich, wir rufen wirklich deine Herrschaft heute Abend aus, deinen Sieg heute Abend aus, deine Herrlichkeit heute Abend aus. Ah, du bist der höchste Herr, hoch erhoben, Herr, du bist hoch erhoben, hoch erhoben, hoch erhoben, hoch erhoben über alles, hoch erhoben. Herr, wir geben dir den höchsten Ehrenplatz heute Abend. Das macht es in deinem Herzen, dass du ihm den höchsten Platz gibst, Herr. Ja, weißt du, keinem Umstand gibst du den höchsten Platz in deinem Leben. Keinem Menschen, keiner Situation gibst du den höchsten Platz und die größte Aufmerksamkeit, sondern er verdient die größte Aufmerksamkeit. Wir sagen, Herr, du verdienst die größte Aufmerksamkeit. Die größte Aufmerksamkeit. Halleluja. Oh, unsere Augen sind auf dich gerichtet. Auf dich gerichtet, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. In dem alles ist, in dem alles ist, in dem alles ist, was wir brauchen. Danke, Jesus, in dir alles ist, was wir brauchen. Oh, Halleluja, wir preisen, wir loben dich. Danke. Oh, wir schöpfen, das heißt schöpft. Wir schöpfen aus den Quellen des Heils. Du kannst gerade mal schöpfen, schöpf mal aus den Quellen des Heils. Oh, der Heilung. Oh, dieses Heil, das ist Heilung, das ist Wohlergehen, das ist Überfluss. Heilung. Oh, Halleluja, wir schöpfen aus diesen Quellen des Heils. Wir schöpfen für uns, wir schöpfen für unsere Familien, schöpfen für unsere Nachbarn, wir schöpfen für unsere Städte, wir schöpfen für unsere Länder. Oh, Halleluja, Heilwasser. Oh, Heilwasser. Also wir schöpfen Heilwasser. Heilwasser, Heilwasser, Heilwasser, schöpf Heilwasser. Wenn du Heilung brauchst, schöpf Heilwasser. Heilwasser, Heilwasser. Oh, wir schöpfen Heilwasser für jeden, der krank ist oder den wir kennen. Oh, für alle Kranken, wir schöpfen Heilwasser, dass es immer mehr ansteigt. Danke, dass es immer mehr ansteigt, der Pegel wirklich des Heilwassers. Danke, Herr. Tritt wirklich rein und kannst gerade jetzt reintreten, wirklich auch deine persönliche Heilung. Persönliche Heilung, sei es in der Seele oder sei es in deinem Körper. In das Heilwasser, weil das Heilwasser ist ausgegossen. Das Heilwasser ist ausgegossen. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen heilst heute Abend. In seinem Körper, in seiner Seele, auch an jeden am Livestream. Ich danke dir, dass Heilung fließt, Heilung fließt, Heilung fließt, Heilung fließt. Heilung fließt von deinem Thron. Heilung fließt. Oh, stell dich einfach rein, stell dich einfach rein. Stell dich rein in diesen Fluss, in diesen Wasserfall seiner Liebe, diesen Wasserfall seiner Heilung, seiner heilenden Ströme. Herr, wir stellen uns rein und es wäscht alles ab. Weißt du, es wäscht alles ab, es wäscht alles ab von diesem Tag. Es wäscht alles ab, was du hier erlebt hast, was nicht so gut war. Es wäscht alles einfach ab. Oh, danke, Herr. Sauberes Wasser, klares Wasser. Danke, Herr. Oh, ja, wir trinken von deinem Wasser. Oh, trink mal, trink von seinem Wasser, von seinem heilenden Wasser. Heilendes Wasser. Danke, Herr, dass du alles gut machst. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke für Gesundheit, die fließt. Danke, Herr. Danke, Jesus, alles in deine Schöpfungsordnung jetzt hineinkommt. Auch jeder Gedanke kommt in deine Schöpfungsordnung. Oh, Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. wir sehen dich in deiner Schönheit, wir sehen dich in deiner Herrlichkeit, wir sehen dich in deiner Pracht. Danke, Herr. Wir sind angekommen. Du bist angekommen, wirklich im Vaterhaus. Im Vaterhaus. Halleluja, wo nur Liebe ist und wo Wärme ist und wo Annahme ist. Jesus, wo Stärke ist. Halleluja, danke, Herr. Oh ja, stell dich weiter rein in diesen heilenden Strom. Find, er will noch, er gießt noch seinen Strom weiter aus, dass jeder geheilt wird. Danke, Herr. Auf die Geige. Und ich sehe, wie so Knoten gelöst werden und aufgehen. Halleluja. Ich spreche zu jedem Knoten, das vielleicht in deinen Gedanken war, der in deinen Gedanken war oder im Körper irgendwie sich irgendwas zusammengezurrt hat. Einfach, ich spreche jetzt, öffnet euch jeder Knoten. Einfach, der öffnet sich jetzt in dem Namen Jesus. Halleluja. Und Freiheit kommt. Und Durchfluss für den Heiligen Geist. Oh Herr, wir machen uns ganz weit auf. Mach dich ganz weit. Ganz weit. Herr, ganz weit machen wir uns auf. Ganz weit. Oh, machen wir uns auf für dich, Herr. Oh, ganz weit. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, danke, dass du in jeden Winkel kommst. Halleluja. Danke, Herr. Wir müssen das gar nicht so genau alles wissen. Aber du machst es, Herr. Du kommst überall hin. Du kommst überall hin. Mit deiner Liebeskraft, mit deiner heilenden Kraft, deiner befreienden Kraft, deiner klärenden Kraft auch. Danke, Herr, dass deine Herrlichkeit Klarheit ist. Danke, Jesus. Wohlgeruch. Oh, dass denn der Wohlgeruch seiner Liebe ist da. Nimm einfach diesen Wohlgeruch auf von ihm, der von ihm ausgeht. Danke, Herr. Oh, ja, wir nehmen dich auf mit allen unseren Sinnen, mit den natürlichen Sinnen, mit den geistlichen Sinnen. Danke, Herr, wir nehmen dich auf. Fülle. Halleluja. Oh, danke, Herr. Ich hatte noch diesen Vers aus 1. Petrus 5. Und da heißt es: Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, indem, wie machen wir das? Indem ihr alle Sorgen werft auf ihn, nicht selber behalten, nicht selber rumhirnen und rumbasteln, sondern Herr, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft, denn er sorgt für euch. Juhu! Halleluja! Danke, Herr, du sorgst für uns, du sorgst für uns. Alle Sorgen auf dich, Herr. Wir denken nicht, wir schaffen es alleine, wir können es alleine. Weil wir können es nicht und deshalb werfen wir alles auf dich und wir holen es auch nicht wieder. Also werfen alles auf dich, ja. Und sind demütig so. Halleluja. Weil wir wissen, du sorgst. Du kümmerst dich um uns. Um alles, Herr. Preisen dich, Herr. Du kümmerst dich um uns. Jedes Detail unseres Lebens. Danke, Jesus. Oh, danke, Herr. Halleluja. Oh, Halleluja. Ist unser Gott nicht wunderbar? Ist unser Gott nicht wunderbar? Herr, du bist wunderbar. Du sorgst für uns. Du kräftigst uns, du stärkst uns, du heilst uns. Halleluja. Ich hatte den Eindruck noch von einer Schilddrüse, die Gott anrühren möchte. Wenn du ein Problem mit der Schilddrüse hast, dann komm doch und lass dich freisetzen. Halleluja. Jetzt für Heilungskraft in die Schilddrüse. Im Namen Jesus befehle ich der Schilddrüse, geheilt zu sein, in Jesu Namen und ihre normale Funktion einfach aufzunehmen, in Jesu Namen. Schilddrüse, nimm deine normale, schöpfungsgemäße Funktion wieder auf, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Schilddrüse, nimm deine Funktion auf, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Vollkommene Heilung jetzt. Wiederherstellen, Funktionsfähigkeit der Schilddrüse jetzt im Namen volle produzieren aller Hormone, die nötig sind, im Namen Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für eine neue Schilddrüse. Danke für eine neue Schilddrüse. Danke für eine neue Schilddrüse. Ich singe deine Schilddrüse jetzt. Komm in die Ordnung Gottes. Komm in die Ordnung Gottes. Komm in die Ordnung Gottes jetzt, Schilddrüse. In Jesu Namen. Komm in die Ordnung Gottes jetzt. Komplette Heilung für deine Schilddrüse jetzt. Im Namen Jesus. Im Namen Gottes. Komm in die Ordnung Gottes jetzt. Schilddrüse in Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich befehle jetzt normale Funktion deiner Schilddrüse in Jesu Namen. Egal wie lang das schon ist, befehle jetzt in Jesu Namen die vollkommene Ordnung Gottes in deine Schilddrüse. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Hast du es ergriffen? Hast du es ergriffen im Glauben? Im Glauben. Im Glauben. Es gehört dir. Volle Heilung. Volle Heilung. Volle Heilung. Volle Heilung. Volle Heilung. Volle Heilung. Gesunde Schilddrüsen. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich preise dich. Preise dich. Oh, Halleluja. Hast du noch einen Eindruck, wo Gott jemanden berühren möchte, heilen möchte, befreien möchte, ein Wort zusprechen möchte? Halleluja. Dann komm gerne zu mir. Halleluja. Shikatatatata. Also ich habe einen Lobpreis bekommen, als die Moni gesungen hat, singt ein neues Lied, hat sie in Sprachen gebetet, singt ein neues Lied dem Lamm, der auf dem Thron sitzt. Er möchte uns begegnen. Schau ihn in die Augen, er ist da. Er ist bei dir, ihm gebührt die Ehre. Und er ist der Durchbrecher. Dann hast du es auf Deutsch weitergesungen. Das zweite Mal hast du gebetet. Betet ihn an, Adonai, du bist würdig, dass wir dich anbeten, dir alle Ehre geben. Jesus, du bist mein Bräutigam und Vater. Wir beten dich an. Kommt vor seinem Thron, das dritte Mal. Kommt vor seinem Thron und bete ihn an. Er ist würdig, angebetet zu werden. Seine Arme sind offen. Kommt zu ihm. Ihm gebührt alle Ehre und Lob und Herrlichkeit. Und dann sah ich den Thron und ich sah davor das gläserne Meer. Und ich habe den Eindruck gehabt, den du auch hattest, wo wir einfach hineinspringen. Und wirklich, ich hatte noch Knieprobleme, Armprobleme und Hüfte. Also, dass doch Gott heilen möchte. Amen. Nimmst du das für dich? Halleluja. Halleluja. Ich würde sagen, oder du kannst mal hier bleiben, vielleicht für alle, die irgendwie mit der Hüfte Probleme haben. Hast du mit der Hüfte Probleme? Jemand mit der Hüfte Probleme, komm gerne nach vorne. Hüfte? Alle Hüften gesund? Halleluja. Ihr preist den Herrn. Was hattest du noch? Arme? Arme, Knie? Schulter? Hat jemand Schulterprobleme? Oder Knieprobleme? In die Schöpfungsordnung Gottes muss hineinkommen. Bänder, Muskeln, Sehnen. Ihr kommt in die Ordnung Gottes. Hüfte, Rücken. Ihr kommt in die gesamte Ordnung Gottes hinein. So wie es Gott sich gedacht hat, dass alles zum Lob seiner Herrlichkeit ist. Und du keine Probleme mehr hast und gut klettern kannst. Ohne Probleme klettern kannst und steigen kannst und laufen kannst. Wir sprechen jetzt auch in den gesamten Knie hinein, dass es in die Schöpfungsordnung Gottes kommen. Meniskus, Bänder, Knorpel, alles, was da zusammen gehört, einfach hinein in die Ordnung Gottes. Und wir setzen frei, dass auch du ohne Schmerzen bist und völlig geheilt bist in Jesus, weil Jesus ist der beste Arzt. Schau nur auf ihn, geh voran und alles ist verwandelt. Wir holen alles aus diesem Ersatzteillager runter, was du für dein Knie brauchst. Das heißt, dass die Ärzte das nächste Mal sagen, das Knie ist jung wie ein Adler. Halleluja. Wer hatte noch einen Eindruck? Halleluja. Trau dich. Halleluja. Ich glaube, hier sind noch einige Eindrücke da. Halleluja. Streck dich aus. Man muss einfach sich ausstrecken. Hast du einen? Du sagst ja, schwerfe die Sorgen auf Gott. Ja, habe ich so einen Eindruck, dass Leute da sind, aber die können diese Sorgen gar nicht werfen, weil die Sorgen sehen aus wie so ein Fels. Aber man soll sich für diese Größe sich nicht beeindrucken lassen, sondern man kann sie wegschieben. Ja? Die wirken groß, aber sie sind nicht so groß, wie sie aussehen. Amen. Also wenn deine Sorgen dir wie ein Fels vorkommen, Halleluja, auch der Fels schmilzt bei dem Herrn wie Wachs. Halleluja. Amen. Amen. Wer hat denn noch einen Eindruck? Streich dich aus für deinen Bruder. Du hast was? Schwester. So. Ja, wir haben ihn gesehen am Livestream und du sagst, kehre ich überhaupt dazu oder strauchelst so und ich habe Schaf gesehen. Und genau, du bist das Schaf vom Papa. Und wenn du das einzige Schaf wärst, hätte es für dich getan. Und ja, du gehörst einfach zur Herde auch dazu. Also nicht irgendwo am Rand, sondern voll rein. Amen. Nimm das, wo du am Livestream bist. Du bist voll eins mit uns. Du gehörst voll dazu zur großen Herde. Halleluja. Halleluja. Gab es noch einen Eindruck? Weißt du, wo du weißt, boah, das muss jetzt, wenn ich das nicht sage, dann fehlt was. Na, ihr Propheten? Prophetisch begabtes Volk. Nicht deswegen. was ich gesehen habe, Jesus war in so einem Garten, also wie so ein Schrebergarten, und hat gearbeitet und dann hat er mich gesehen oder so und dann hat er so gerufen, also uns gesehen, hat er uns gerufen. Irgendwie war er ganz, er hat viel gearbeitet und war aber sehr zufrieden und hat sich so über seinen Schaufel oder was weiß ich gebeugt und hat es mir zeigen wollen, uns zeigen wollen. Und dann habe ich aber nur schwarzen Acker gesehen. Und dann habe ich gesagt, weil ich habe erwartet, da ist jetzt viel gepflanzt und angelegt. Und dann sage ich, ist alles nur schwarze Erde. Und dann sagt er, ja, aber ich habe sehr viel gesät und sehr viel gepflanzt und das wird aufgehen. Das sind die vorbereiteten Werke. Und wir sehen oftmals nur den Acker oder das Nichts, aber sind Dinge vorbereitet. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Die Vorlage gegeben. Ich habe was gesehen, da ist was gewachsen, nämlich eine Rose. Die ist ganz schön aufgegangen, sie ist die Knospe und dann ist das so schön, wunderschön auseinandergegangen. Es war eine rosa Rose. Es war eine rosa Rose und die hat wunderbar geduftet. Wunderbar. Also, und dieser Wohlgeruch ging durch die ganze Gegend. Und wo du noch gesagt hast, vorher mal von der Liebe, und dann habe ich nur gesehen, also diese vor Gott ist Wonne, also dieses Gefühl, und dass wir alle seine Wonneprobe sind. Amen. Nächsten Sonntag, alle bei den Wonneproben. Amen. Und ich glaube, die Rose ist wirkt, das ist echt der Herr, ne? Mit seinem Wohlgeruch, die Rose von Sharon. Mhm. Halleluja. Also atme seinen Wohlgeruch ein. Halleluja. Ähm, In der Anbetungszeit habe ich so Kirschblüten gesehen. So rosa, weiß-rosa, so schön, richtig schön, viel Kirschblüten. Und es war so eine Atmosphäre wirklich so von, da war keine Hektik, da war keine Hetze, einfach Entspannung pur in seiner Gegenwart. Und die Kirschblüte steht unter anderem ja auch für Aufbruch und für Frühling. Halleluja. Wir freuen uns an den Kirschblüten. Halleluja. Und auch, es hat ja auch so diese, wirklich jeder Stress, ne, es geht jetzt wirklich, jeder Stress. Bist hier wirklich einfach, um aufgetankt zu werden, um aufzutanken in der Gegenwart des Herrn. Und ein stressfreies Leben hat er für uns. Halleluja. Nimmst du das? Ein stressfreies Leben, ein stressfreies Leben, ein stressfreies Leben. Jesus hat auch kein gestresstes Leben geführt. Er war völlig stressfrei, entstresst und er lebt in uns. Also dulden auch wir keinen Stress. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Herr. Juhu. Und jetzt fängt unsere Sabrina, wunderbare Sabrina, an mit dem Wort. Amen. Ja, ihr Wonneproppen. Ja, ich hatte die ganze Zeit einfach im Herzen über Sohnschaft zu sprechen. Das passt ja ganz gut, weil wir haben unseren Papa im Himmel. Und ja, ist euch bewusst, dass ihr ja Söhne seid? Also nochmal für alle. Söhne sind natürlich auch Töchter und die Männer sind die Braut Christi. Also es ist alles inkludiert. Also ist euch bewusst, dass ihr Söhne seid? Okay, vielen Dank. Sonst hätten wir jetzt die Glory Life Basics einspielen müssen. Okay, gut. Ja, wir sind wirklich Söhne. Wir sind Söhne und wir sind die gleiche Söhne, wie Jesus Sohn ist. Und diese Sohnschaft, die Jesus getragen hat hier auf der Erde und jetzt auch immer noch trägt natürlich, ist in dir, ist in mir, ist in uns. Alles, was Jesus... Die gleiche Beziehung, die Jesus zum Vater hatte, haben wir zum Vater. Man muss sich das mal vorstellen. Und Jesus hat ja auch in Matthäus gesagt, mir ist alle Vollmacht gegeben auf Himmel und Erden. Das heißt, wir sind der gleiche Sohn wie Jesus. Jesus lebt durch den Heiligen Geist in uns. Das heißt, wir haben auch alles, was Jesus hatte. Wir können alles, was Jesus hatte. Wir dürfen alles, was Jesus durfte. Und wir haben auch die gleiche Vollmacht, wie Jesus hatte. Und ich glaube, der Vater wünscht sich so sehr, dass wir in dieser Sohnschaft wirklich hervorkommen, dass wir uns trauen, dieses Potenzial, was er in uns reingelegt hat, dieses Gleiche, was Jesus getragen hat, dass wir es wirklich rauslassen, dass wir die Vollmacht, wirklich nutzen, die er uns geschenkt hat, dass wir nicht mit Situationen zufrieden sind in unserem Leben, die einfach nicht göttlich sind. Sei nicht zufrieden mit Sachen, die nicht göttlich sind. Bete wirklich, du hast Vollmacht bekommen auf Himmel und Erden, wie Jesus Vollmacht hatte. Also setz die Vollmacht ein. Sprich wirklich und Dinge werden geschehen. Sprich die Bibel, sprich das Wort Gottes, sprich die Wahrheit aus und Situationen werden sich verändern. Vielleicht nicht sofort, vielleicht nicht morgen, aber der Heilige Geist wirkt, weil was du sprichst, ich meine, die unsichtbare Welt ist surreal. Die Engel sind da, die hören, was du sprichst. Wenn du dir negative Sachen sprichst, dann hören halt auch andere zu, die negative Sachen damit machen. Aber wenn du das Wort Gottes sprichst, wenn du die Wahrheit sprichst, wenn du sprichst, was der Papa für dich vorbereitet hat, dann werden die Engel wirklich aktiv und werden das in Existenz bringen. Ich habe jemand, der mir sehr am Herzen liegt, habe ich lange gebetet, weil er einfach schon mal mit Jesus unterwegs war und jetzt nicht mehr und dann einfach halt so, und so ein Leben halt einfach außerhalb seiner Berufung führt und das, ich habe da einfach gebetet und habe gesagt, Herr, berühre ihn und ich setze Träume und Visionen frei und ich habe das oft gebetet und tagelang gebetet und wochenlang gebetet und monatelang gebetet und man sieht einfach nichts. Dann sitzen wir zusammen beim Essen vor kurzem und dann sagt er, Sabrina, ich habe einen Traum gehabt. Ich so, aha, ja. Ich habe ein Auto gesehen, das ohne mich wegfährt. Also, okay, oder so klack, okay, genau. Und dann konnte ich sagen, hey, pass auf, das ist halt leider deine Berufung, die jetzt halt gerade ohne dich sich aus dem Staub macht, weil du einfach nicht aus dem Knick kommst. So. Genau, deswegen wirklich, also glaub nicht, dass deine Gebete nichts bewirken. Glaub nicht, dass irgendwas, was du bittest im Namen Jesus, wirklich vergeblich ist. Alles wird gehört, alles wird verwendet, alles wird wirklich, ja, hat einen Sinn und bewirkt was. Es gibt ja diese Bücher von Blake Healy, es ist von Bethel und er hat wirklich die Gabe des Sehens. Also er ist nicht nur prophetisch unterwegs, sondern er sieht wirklich Dinge. Also schon als Kind hat der Engel gesehen, wie wir ein Keyboard sehen. Also wirklich surreal. Und er hat quasi immer das so mit Heilung, war ihm immer ganz suspekt und dachte, ja, mit dieser Heilung, keine Ahnung, manchmal geht's nicht, man weiß es nicht so genau. Und dann hat er mal geguckt, was passiert in der unsichtbaren Welt, wenn jemand für Heilung betet. Und er hat gesagt, es passiert immer was. Immer. Jedes Mal, wenn jemand betet für Heilung, passiert irgendwas. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, bete für Heilung. Es ist Gottes Wille, dass Menschen heil sind. Es ist nicht Gottes Wille, dass Menschen krank sind, dass sie geknechtet sind, gebunden sind, sondern bete wirklich für Heilung. Du darfst das tun. Du bist ein Sohn. Jesus hat für Heilung gebetet, du darfst für Heilung beten. Und du musst auch nicht noch 5 Jahre studieren und 13 Jahre meditieren, sondern du darfst es jetzt schon machen. Der Papa gibt dir die Freigabe, du darfst es jetzt schon machen. Und ja, ich habe auch schon mal erlebt, dass bei mir ein Heilungsgebet nicht funktioniert hat. Habe ich auch schon am eigenen Körper erlebt. Weil ich hatte einfach auch, ich hatte eine Operation wegen einer Geschichte und die wurde quasi versaut und ich hatte da alles sehr dramatisch und ich wurde quasi im Aufwachraum, das war eine ambulante OP, bin ich da gelegen und dann starke Schmerzen und ja, es war super traumatisch, weil dann kam keiner mehr und dann kam die Putzfrau, hat um mich rumgeputzt und ich, nein, es war wirklich übel. Ich bin stundenlang mit Schmerzen da gelegen und war allein. Und genau. Und das war also eine ganz, ganz üble Geschichte. Vor allen Dingen, es war danach auch nicht besser nach der OP, muss man dazu noch sagen. Das heißt, ich habe diese ganze Situation durchlebt, ohne auch noch ein Ergebnis davon zu haben. Das heißt, ich war total traumatisiert durch diese OP. Und genau, und dadurch, dass ich ja dann ein paar Jahre später wollte ich quasi wieder mich operieren lassen, damit es wieder doch mal vielleicht behoben wird. Aber ich hatte ja diese Ängste vor diesen Ärzten und dachte mir, okay, hey, da gibt es doch jemand, also da war ich noch nicht mit Gott unterwegs, da gibt es doch jemand, der heilt. Und dann war ich eben in Bernhausen im Heilungsgottesdienst. Aha, da war ich mal. Und dachte mir, okay, also pass auf, ich will nicht mal zu den Ärzten, weil die sind nichts, deswegen gehe ich jetzt zu Gott. Und dann war ich dann da und dachte mir, okay, alles klar, ich bin jetzt da und Gott heilt mich, das ist ja klar. Und dachte mir, ja, der Pastor hat bestimmt Wort, der kennt das für mich, gell? Nee, okay. Und dachte mir, okay, aber jetzt gehe ich zum Heilungsdiener und der betet für mich, dann ist es weg. Nein. Und ich so, super, so ein Kacke. Okay, dann bin ich wieder heimgefahren, dachte mal, es wäre wieder klar, jeder wird geheilt außer ich. Hat das schon mal jemand gedacht, jeder wird geheilt außer ich? Okay, alles klar. Und dann, gut, irgendwann habe ich mich entschlossen, mich wieder operieren zu lassen. Und dann war das wirklich so eine tolle Sache, weil wirklich die Ärzte waren so super. Das war einfach so ein tolles Team und ich habe da einfach Heilung erfahren von diesem Trauma, von dieser ersten OP. Und ich musste dieses Trauma überwinden, weil ich habe nämlich dann bei einem Arzt angefangen zu arbeiten, was nicht geplant war, der ambulante OPs durchführte. Das heißt, ich hätte gar nicht mit diesem Trauma bei diesem Arzt arbeiten können. Das musste erst weggehen. Und das hat Gott mir auch in Israel eben gesagt, also vor 7 Jahren. Gott hat 3 Mal zu mir gesprochen und ein Satz davon war, ich konnte dich damals nicht heilen, weil du dieses Trauma überwinden musstest. Das heißt also, wenn du betest, dann und du siehst es vielleicht nicht gleich, es passiert was. Es passiert was, Gott wirkt, Gott ja, er macht was draus, aber wirklich denk nicht, oh nein, es passiert nichts, sondern es sind halt manchmal Sachen in den Leben der Menschen, die halt vielleicht vorher noch bereinigt werden müssen oder die deshalb blockieren oder vielleicht Vergebungssachen, die das blockieren. Aber wirklich, sei mutig, sei stark und mutig und geh wirklich in dem, was Gott in dich reingelegt hat. Geh da wirklich weiter und die Menschen brauchen dich. Die Menschen brauchen dich. Die Menschen sind krank. Die Menschen wirklich, die wissen nicht, was sie tun sollen. Die haben Ängste, die haben Angst vorm Krankwerden, Angst vorm Sterben, Angst vorm, was passiert morgen. Und du bist da, um wirklich Gott zu ihnen zu bringen, deinen liebenden Vater zu ihnen zu bringen. Weil wo sollen sie ihn denn erfahren? Wer soll es ihnen sagen? Wer? Wir haben hier wirklich diese Erkenntnis, die Offenbarung von diesem liebenden Papa. Wir haben die Offenbarung wirklich, ja, dass die Heilungskraft in uns lebt, dass Jesus der Heiler da ist. Also wirklich, wenn du jemanden Kranken siehst, dann bet für ihn. Ja, du kannst ihn vorher fragen. Das ist okay. Das würde ich auch empfehlen. Das ist sonst sehr seltsam. Aber also die meisten, also ich sage mal zu 80% sagen die Leute ja, dass man beten darf. Und ja, geh wirklich da und bring ihnen wirklich Gott. Weil Gott ist wirklich, ja, Gott liebt die Menschen so sehr und er möchte wirklich als diesen liebenden Vater vorgestellt werden. Weil viele haben ja dieses Bewusstsein, ja, Gott ist der strafende Gott, dem man nie was richtig machen kann und der mag mich nicht und ich mache eh alles falsch. Aber weißt du, Gott ist ja der Vater. Gott ist der Vater, Gott ist der liebende Vater, der alles wirklich gegeben hat, der sein Liebstes für dich und den anderen gegeben hat. Wirklich. Oh. Und er wünscht sich so sehr, wirklich als dieser liebende Vater auch wahrgenommen zu werden. Auch, dass wir diesem Papa begegnen. Dass wir nicht nur zu ihm kommen, wenn wir irgendwas wollen und sagen, oh, hier tut's weh, bitte heil mich. Oder, oh, ich brauche ein Wort der Kenntnis. Oder, oh, ich will das. Sondern komm zu ihm wegen ihm. Einfach nur, weil er gut ist, weil er dich liebt, weil er dein Vater ist. Also ohne immer so, ja, ich will das, sondern wegen seiner selbst. Sag ihm wirklich, Papa, ich will dich kennenlernen. Ich will dein Wesen kennenlernen. Ich will eine Beziehung, eine tiefere Beziehung. Ich will dein Herz kennenlernen. Ich will dein Angesicht sehen. Ich will sehen, wer du wirklich bist. Geh nicht nur hin, weil du irgendwas willst, sondern such ihn, such sein Herz. Und da wirst du wirklich Frieden finden, da wirst du Freude finden. Das ist das, was dein Herz ruft, was deine Seele ruft. Wirklich, aber Vater, in seiner Gegenwart wirklich heil werden, frei werden und wirklich geliebt werden. Wirklich, geh da rein und such deinen Papa. Amen. Amen. So stark. Ich habe auch von dem Blake Healy mal gelesen und was mir jetzt so gerade so gekommen ist, als Sabrina darüber geredet hat, der hat dann auch gesehen, dass irgendwie für unterschiedliche Anlässe eigentlich jeder Mensch auch so seinen Engel hat, der ihm so zur Seite steht und hat auch bei sich selber gesehen, dass da wollten die wollten Kinder kriegen und die haben halt so erstmal nur den Wunsch gehabt und angefangen zu versuchen und hat gesehen, ab dem Moment, wo dieser Wunsch dann auch da war, war ein Engel da. Und sind mir erst später so aufgegangen, dass es ja der Engel war, der ihm zur Seite steht für den ganzen Schwangerschaft, Geburtsteil und so weiter, der halt dafür die Familie gesetzt war. Und das fand ich so interessant, weil der ist nicht gekommen, so als seine Frau dann schwanger war, der ist nicht gekommen, als das Kind auf der Welt war, sondern er war schon da, als sie gesagt haben, hey, also als noch nichts eigentlich sich materialisiert hatte, sondern als es nur ein Gedanke war. Und ich glaube, so ist Gott. Der ist, weißt du, er hat gesagt, er kannte uns schon, als wir nur ein Gedanke in unserem bei ihm waren. Weißt du, er hat uns da schon geliebt. Und so ist es Gott. Gott wartet nicht so. Okay, für Gott gibt es keinen Unterschied zwischen, okay, hat es sich jetzt materialisiert, ist es ins Sichtbare gekommen. Natürlich, es kommt immer auch ins Sichtbare, was Gott tut. Aber Gott hängt da nicht von ab. Gott agiert schon viel früher. Und ich glaube, das können wir auch wissen, weißt du, auch Dinge, die du in deinem Leben noch nicht ins Sichtbare siehst, weißt du, das ist alles schon da, Gott hat alles schon ausgesandt dafür, die Engel sind schon ausgesandt, das, was es braucht, ist schon bereit und das kannst du auch spüren, weißt du, ich merke immer, weißt du, Gott ist was am Tun, weißt du, vielleicht siehst du es noch nicht alles im Sichtbaren, aber du spürst manchmal, da ist einfach so wie was in der Luft, ich sehe jetzt nicht hunderte Engel rumfliegen, wäre auch mal schön, aber man merkt einfach, manchmal ist es auch, wenn du es gar nicht siehst, sondern du merkst einfach, da ist was am Passieren, das ist manchmal sogar viel stärker, weil da weißt du, hey, du bist da sensibel für was du jetzt nicht unbedingt mit deinen Augen siehst und da ist einfach was am Passieren und ja, das ist, genau, es ist wie eigentlich wie bei so einer Schwangerschaft. Da ist es ja auch so, irgendwie am Anfang siehst du noch nicht so viel und irgendwann weißt du, okay, da ist was am Kommen und nach und nach realisierst du. Ich glaube, es hat Gott schon ganz gut gemacht, dass nicht irgendwie das so Chuck-Kind ist da und dann hoppla, sondern du hast eine gewisse Zeit, wo du dich drauf einstellen kannst, wo du sagen kannst, okay, dich irgendwie damit, klar, aufwärmen kannst, ja, oder einfach irgendwie dran gewöhnen kannst an den Gedanken und dann, weißt du, hast ja auch so kleine Schritte, also meine Frau ist ja gerade schwanger und jetzt ist ja in einem Monat ist dann soweit und Und genau, und da ist dann so, weißt du, erst siehst du gar nichts, erst weißt du nur, okay, der Test ist positiv, du siehst einen Ultraschall und so, und dann weißt du, okay, ja, und dann nach und nach beginnen sich halt Veränderungen zu machen und irgendwann bewegt sich das Kind da drin, irgendwann spürst du, okay, da ist ja wirklich was, ist ja wirklich, und so nach und nach kommt, wird es immer mehr real. Und bei Gott ist es genauso, Gott tut Dinge und für Gott ist es eigentlich schon immer da, weil wir waren eigentlich für ihn schon, als er uns in seinem Herzen erdacht hatte, da waren wir schon da für ihn, weißt du, da hat er uns schon geliebt, das war nicht irgendwie so erst, okay, jetzt müssen sie sich mir erstmal beweisen, jetzt muss ich erstmal gucken, ob das überhaupt alles funktioniert, ob das überhaupt alles gut geht, sondern das war bei Gott schon da so und so ist es bei ihm auch so, er plant Dinge, er hat Dinge, die er tut und die kommen schon und die sind auch schon da. Darfst jetzt auch nicht, denke ich, auch bei, wenn du sagst, ja, da ist was in der Luft, da ist was am Passieren, darfst auch nicht, finde ich auch, manchmal geht man dann so in die Richtung, denke, ja, wann kommt es endlich und ja, wir müssen das jetzt gebären und hier und, aber bei Gott ist es immer so ein bisschen beides, es ist schon da, aber es ist auch noch am Kommen, also es ist so ein bisschen, viele Dinge passieren schon und du siehst sie schon vereinzelt, aber trotzdem weißt du, da kommt noch mehr und es ist immer so eine Spannung, du weißt, hey, da ist schon viel da und du nimmst das und du nimmst das auf, aber du weißt, da kommt noch mehr, da ist noch mehr und du streckst dich danach aus. Und ja, es ist einfach so stark, was Gott im Tun ist. Weißt du, in der Welt wird es vielleicht immer dunkler, aber auch an anderen Orten siehst du, wie Gott stark am Wirken ist, wo du es gar nicht erwartest. Ich fand so begeistert, weil gerade so in dem wissenschaftlichen oder technischen Bereich, ich meine, da denkst du, ja, wo ist Gott da? Da hörst du selten was. Aber jetzt habe ich kürzlich auch gelesen, dass es gibt jetzt im Silicon Valley, also da, wo wirklich die ganzen Tech-Hoch, also die sich da ganz tief drin sind, die ganzen Tech-Firmen und alle, da gibt es jetzt Gottesdienste, die sie da abhalten, weil die einfach merken, hey, irgendwie muss es da mehr geben als all das Materielle. Und ich meine, ich habe da ein bisschen gelesen, wie die Gottesdienste so aussehen. Da ist noch ein bisschen viel anderes Zeug beigemischt. Aber wenn da wirklich Hunger da ist, das siehst du auch bei Leuten, die aus dem Bereich kommen, wenn wirklicher Hunger da ist, dann wird auch das ganze andere Zeug mit der Zeit einfach abfallen. Da werden die, weißt du, wenn du mal das Echte siehst, dann wirst du dich nicht mehr mit der Fälschung zufrieden geben. Und so ist Gott Dinge am Tun. Und, ja, und irgendwie merkst du, Leute sind offen, von denen du nie gedacht hättest, dass sie offen sind. Irgendwie merkst du, da gibt's also in der persönlichen Person in der Öffentlichkeit, von denen du nie gedacht hättest, dass die mal sich offen für Gott werden und sich bekehren und so. Aber so Dinge passieren, weißt du? Und deswegen gib auch in deinem Umfeld nicht auf, wenn du denkst, hey, der kann noch nie für Gott erreicht werden. Nein, Gott kann jeden erreichen. Ja, und er tut es auf wunderbare Weise. Weißt du, du siehst das auch gar nicht. Manchmal versteht man gar nicht, wie das überhaupt passieren kann. Oder du denkst vielleicht, ja, okay, der braucht genau das, der braucht das Wort so und so, der braucht die Schriftstelle. Und dann versuchst du es und kommst mit der Schriftstelle und das toucht den gar nicht. Aber dann andere Dinge treffen ihn total und du hättest gedacht, ja, okay, kann ich jetzt nicht nachvollziehen oder hättest du jetzt dir nicht gedacht, aber weißt du, Gott kennt jeden Menschen, Gott weiß, wie sie ticken, weißt du, auch die komischsten Leute, Gott weiß genau, wie sie ticken und er weiß, wie er zu ihnen durchdringen kann und wenn du einfach drauf stehst, wenn du einfach, weißt du, dich damit eins machst, einfach sagst, hey, da ist was am Passieren und ich will dabei sein, weil es bei dem Bekannten von Sabrina, der gesagt hat, der das Auto wegfahren hat sehen lassen. Ich habe mir dann auch gedacht, ja, vielleicht ist es bei jedem von uns mal so, weil Gott wird schon auf dich warten und so und du kannst immer aufspringen, weißt du, wenn das Auto wegfährt, du kannst noch aufspringen. Ist keine Sorge. Kriegt Gott irgendwie hin, dich noch mitzureißen. Aber ich glaube, es ist auch in der Zeit wichtig zu wissen, hey, nicht der sein, der daneben steht, nicht der sein, der zuschaut, sondern der dabei ist, der einfach mitgeht, der mitgeht. Man nennt in der Teilchenphysik bezeichnen wir so im Englischen immer, also gibt es immer so bei Prozessen, wo dann Teilchen miteinander interagieren und da gibt es dann immer in den Prozessen Teilchen, die eigentlich gar nicht beteiligt sind. Die sind halt irgendwie dabei und die fliegen dann durch und im Englischen nennt man die Spectator. Also Zuschauer. weißt du, und sei kein Zuschauer. Sei nicht jemand, der einfach zuschaut, der einfach, ah ja, ich war auch dabei. Ja, großes Event, Reinhard Bonnke, 1900, was weiß ich, war ich auch dabei. Das war starker Evangelisationseinsatz. Ja, schön, dass du dabei warst, aber weißt du, es geht auch darum, dass das, was passiert, dass du dich verwandeln lässt. Weißt du, in diesen Teilchenprozessen, weißt du, woran du erkennst, dass das die Teilchen die Zuschauer sind, erkennst du daran, dass, wenn die am Ende rauskommen, sind es noch die gleichen Teilchen. Bei den anderen Teilchen, die gehen dann, werden dann in irgendwelche anderen Teilchen oder irgendwas anderes umgewandelt. Das heißt, sie sind nicht mehr dieselben. Die sind verändert. Weißt du, die kommen anders raus aus dem Prozess, als sie reingegangen sind. Und Gott will, dass du anders rauskommst, als du reingegangen bist. Du solltest auch heute Abend hier, aber auch sonntags, auch bei der Pfingstkonferenz, du solltest nicht erwarten, dass du rauskommst, wie du gekommen bist. Weißt du, es sollte für dich irgendwie... Ja, du solltest eigentlich empört sein, wenn du jetzt heute Abend oder am Sonntag noch der gleiche bist. Wenn du sagst, wenn du in den Spiegel guckst und sagst, hey, den kenne ich doch. Nein. Du musst die Erwartung haben, dass Gott was mit dir macht, dass Gott dich verändert. Wir reden davon, Zeit mit Gott zu haben, Zeit ins Gebet, und das ist wichtig, das ist gut. Aber du solltest auch die Erwartung haben, dass es was verändert, dass du nicht mehr derselbe bist danach. Weil manchmal wollen wir vielleicht dann auch so dranhalten, ja, das kenne ich, kenne mich ja, da kann ich mich drauf einrichten, komme ich zurecht. Aber du solltest erwarten, dass es sich verändert. Und es ist dann vielleicht herausfordernd, vielleicht erkennst du dich dann manchmal selber nicht wieder. Aber weißt du, Gott hat dich so geschaffen. Gott wird nichts aus dir herausbringen oder dich nicht in irgendeine Position bringen, was du nicht bist. Der bringt das in dir vor, was schon immer drin ist. Und dann bist du der du bist. Vielleicht wirst du da selber überrascht sein, was da alles rauskommt. Aber das ist nicht schlimm. Weißt du? Und ja, du solltest wirklich erwarten, dass Gott noch nicht fertig mit dir ist. Weißt du, er hat noch so viel, was er aus dir rausbringen will. Weil vielleicht sagst du, hey, okay, ich bin schon im Beruf, habe ich voll meinen Dienst erkannt, oder auch in der Gemeinde, ich habe da meine Berufung und hier, und ich mache das alles und so weiter und habe hier Verantwortung. Ja, aber weißt du, Gott hat immer noch mehr. Sonst wärst du nicht hier. Gott hat immer noch eine Stufe drauf. Gott hat immer noch mehr. Gott sagt nicht, okay, jetzt hast du deinen Auftrag erfüllt, jetzt lasse ich dich hier noch ein paar Jahre halt so weitermachen. Nein, Gott, wenn du deinen Auftrag erfüllt hättest, dann hätte ich Gott schon geholt. Deswegen gibt es noch zu tun, weißt du? Deswegen, ja, es gibt noch zu tun. Also ja. Kannst du dranbleiben, kannst du auch gespannt sein, was noch zu tun ist. Ja, und das siehst du auch bei Männern Gottes, da gibt es viele, die haben einfach, da denkst du, hey, die waren doch eigentlich da schon auf dem Höhepunkt, aber die sind einfach noch mal einen Schritt weitergegangen, die haben einfach gesagt, sind einfach mit Gott weitergegangen, und dann ging es immer auf noch höhere Ebenen. Man darf da nicht sagen, okay, ja, hier ist irgendwo eine Grenze erreicht oder Gott Grenzen setzen. Also Gott hat keine Grenzen. Die Grenzen setzen immer nur wir selber, aber Gott hat keine Grenzen, und er will, er ist nur so limitiert, wie wir ihn lassen, dass er das aus uns hervorbringt. Ja, und ich erwarte wirklich, dass noch was ganz anderes aus dir hervorkommt, dass Gott dich nochmal, ja, ganz anders umgestalten wird. Und ja, es kann sein, dass es irgendwie Angst macht, dass du denkst, okay, ja, was wird sich da alles ändern? Aber es wird gut sein, es wird gut sein. Ja, es wird gut sein. Und Gott lässt dich auch nicht allein zurück. In der Welt bist du vielleicht manchmal allein, oder gerade auch, haben auch viele Männer Gottes erlebt, wenn sie mit Gott weitergegangen sind, tiefer gegangen sind. Waren auch viele, die dann nicht mitziehen konnten, viele auch enge Freunde zum Teil von ihnen gewesen, die sie dann verlassen haben. Aber Gott hat sie nie leer zurückgelassen. Gott hat sie nie irgendwie stehen lassen. Er war immer mit ihnen. Er hat auch die richtigen Leute an ihre Seite gestellt. Und da kannst du drauf vertrauen. Kannst du drauf bauen, dass du weißt, hey, Gott wird mich immer mit allem versorgen, was ich brauche. Er wird dich immer mit allem versorgen, was du brauchst. Und deswegen kannst du da sicher sein, kannst einfach zulassen, ja, dass er mit dir das tut, ja, was er machen will. Amen. Oh, Amen. Seid ihr schwanger? Seid ihr schwanger? Ja, ich glaube, es ist schon wichtig zu wissen, dass Gott immer was für uns vorbereitet hat. Ja? Das Wort sagt... als wir in unser Muttersleib war, der hat einen Plan schon für uns vorbereitet, ja, unser Tage. Und wenn du auch ich glaube, das ist Psalm 139 liest, da steckt auch schon so viel, was Gott schon so vorgemacht hat oder so diesen Plan für uns vorbereitet hat. Das ist schon wichtig, das zu wissen, dass, hey, wir sind hier und wir sind mit Gott unterwegs, und wir können auch erwarten, dass Gott uns gut gebrauchen dass wir uns so vorbereiten oder so Gewässe vorbereiten, dass Gott auch so nutzen kann, ja, in die unterschiedlichen Art und Weise, die er das möchte. Und das ist schon so wichtig. Und ich glaube auch, dass andere Aspekt mit, dass wir einfach so zulassen, dass Gott uns verwandelt, ja, durch das Wort, dass Gott uns verwandelt. Und das ist schon ein Prozess, wir sollen auch so diesen Prozess auch mit Gott genießen und unterwegs sein. Einfach so ihm lassen, dass wir in einige Bereiche da reingehen, wo wir sagen, vielleicht, das ist halt, das ist meine private Atmosphäre, das, da kannst du vielleicht hier, und aber das lass du für mich, das mache ich alleine. Nee, wir sollen alles bereitstellen, damit er da reinkommt. Diese Bereiche, die wir sagen, hey, das ist mein Bereich, vor allem diese Bereiche sollen wir ihm da reinlassen, weil wenn er reinkommt, dann macht er was hervorragend raus. Der wandelt das komplett rum und der macht das Beste draus. Besser als was wir erwarten können oder was wir denken können. Und das ist halt das Beste dabei. Ja. Und ich hatte neulich, ich glaube, das war einen Sonntag vorher, hatte ich einen Traum, wo ich dachte, oh, das ist aber ein komisches Traum. Ja, das war halt so, dass ich war auf dem Wasser, ja. Ich war schon auf dem Wasser. Und dann bin ich so, ja, auf dem Wasser voran, ja. Und dann auf einmal habe ich gesehen, dass so eine Leiche, so okay, ja, eine Leiche da war. Und diese Leiche, ich wusste auf jeden Fall, dass das irgendwie gehört unter dem Wasser, ja. Und dann habe ich so ein Auto gesehen, auch ein weißes Auto, ja. Und dieses weiße Auto war auch auf dem Wasser. Und dann in das Auto habe ich auch so gesehen, dass zwei Tote da waren. Also, und dann wusste ich ganz gleich, dass, hey, die gehören irgendwie unter Wasser, die müssen unter Wasser gehen, unter Wasser bleiben. Dann habe ich gedacht, ja, es ist ein komisches Traum, das kann nichts bedeuten, wirklich, ja. Das ist, wo du stehst und sagst, hey, ich bin das, ja, Sohn Gottes, ja, Sohn der Herrschaft, ich bin hier zum Leben, ja, das Tod gehört nicht zu mir. Also das war halt so mein erster Gedanke und dann habe ich das erstmal so gelassen. Und dann kam ich so halt in das Gottesdienst und dann kam das Predigt. Und diese Predigt hat diesen Traum ausgelegt. Und dann ist die Frage, wie? Aber das ist halt so, manchmal denken wir, hey, aber Gott nutzt alles in die richtige Reihenfolge, wie er das möchte. Du kannst nicht das vorbereiten, ja. Und das war halt so, wenn Pastor Georg da gepredigt, der hat über Römer 6,4 gesprochen. Und ich, Römer 6,4, ich glaube, ich soll das lesen, weil das kommt dann gut, das kommt halt so gut, gut hervor, ja. Weil das war halt so, der hat das mit das neues Leben, ja, ja, und ich glaube, ich lese einfach so vor, gib mir eine, von Römer 6,4, weil die ganze Predigt hat diesen Traum ausgelegt, aber auch viele andere, das Wort sagt, dass das Wort Gottes ist schärfer als eine 2, ja, und es schneidet durch Geist und Seele und es geht durch bis unser Herzen hinein und verwandelt das, damit Gott ja da heraus hervorkommt. Aber ich lese einfach so weiter, Römer 6,4. Ja. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von der Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Letztlich geht es doch darum, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschte Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben. Davon sind wir überzeugt. Wir wissen ja, dass Christus von der Toten auferweckt worden ist und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus ein für alle Mal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Jetzt aber lebt er und er lebt für Gott. Das gilt genauso für euch. Und daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott, der euch durch Christus das neue Leben gegeben hat. Ja, das ist schon so. Und es geht darum, dass wenn wir getauft sind, ja, und deshalb ist gut vielleicht für die Leute, dass die alte Menschen, ja, bleibt unter dem Wasser. Der bleibt da und der soll da bleiben. Manchmal versucht er da rauszukommen, ja. Und diese alte, ist es halt so wie diese alte Gedanken, diese alte Muster, die wir vor Neugeburt hatten, ja, mit Christus, das hat nicht gemäß Gottes, ja, Wort gelebt oder sowas, ja. Aber mit diesem neuen Leben sind wir halt so wieder mit Christus, ja. Also dieses neue Geburt mit Christus haben wir das Fülle von Christus auch in uns herein empfangen. Und das müssen wir nochmal so, ja, lassen, dass das hervorkommt von unserem neuen Leben. Weil das ist halt was, das, und wenn du das Traum betrachtest, ist also das Auto, weißes Auto ist also deine Berufung, ja. Und wenn du deine Berufung mit deinem alten Wesen versuchst, da voranzugehen, du wirst verhindert. Und das muss sterben. Und das Wort sagt, hey, wir müssen jeden Tag sterben, damit das Herrlichkeit Gottes in uns hervorkommt. Das ist halt, ja, das und das Sterben, das alte Leben, da müssen wir da unten lassen, ja, müssen wir da unter Wasser lassen. Wir müssen das nicht herausholen und versuchen nochmal so, kannst nicht im Geist und im Fleisch gleichzeitig vorangehen. Siehst du, das Fleisch muss sterben, das alte Natur muss sterben, das muss unterbleiben, damit wir vorangehen mit was Gott vorbereitet hat, ja. Und das fand ich halt so, ja, du hast einen Traum, klingt irgendwie komisch aus, aber durch das Gottesdienst und das Predigt von Pastor Georg, das hat wie das Sinn, hat sich wie das Sinn ergeben, ja. Und es ist halt so, dass Gott ganz direkt, ganz klar spricht und ja, es ist nicht so, manchmal kommt nicht so angenehm, wie wir das vorstellen, aber es ist schon klar, ist deutlich und er gibt halt so die Richtung, ja, dass wenn wir im Geist wandeln, wenn wir vorangehen im Geist, da ist der Sieg, da können wir den herrschen als Sohne Gottes, ja. Und das wollte ich nur teilen, dass, hey, lass uns dann weiterhin, lass das alte Menschen da unten liegen, da müssen wir nicht rausholen und lass uns in unserer Berufung, ja, das Auto soll nicht so, ja, uns gehen ohne uns, ja, wie der Traum von Sabrina, ja. Wir sollen hineinsteigen und dahin gehen im Geist, wo Gott uns haben möchte, ja, was er tun möchte, da müssen wir dann mit ihm vorangehen. Es ist wie eine Gemeinschaft, eine Beziehung, ja, dass wir ihm lassen, dass er jeden Bereich von uns übernehmen kann und uns leiten, wie er das möchte. Amen. Amen. Amen. Gott übernimmt. Amen. Ja. Er lebt in uns und er übernimmt. Ja, das ist eine ganz einfache Sache. Ja, so simpel ist es. Ja. Gott hat gesagt, ich komme in euch, ergreife Besitz von euch und lebe durch euch. Das ist die gute Botschaft. Die gute Botschaft ist, dass wir nicht mehr selber leben müssen. Ja. Du hast gerade von Poli gehört, wir sind uns selber gestorben. Ja. Und gestorben ist gestorben. Und wir sind mit ihm neu auferweckt, ja. Es ist ja auch wie wir Leute taufen. Wir taufen Leute in den Tod, ja, und zu einem siegreichen Auferstehungsleben in ihm, ja. Und das ist unser Leben. Wir leben mit ihm, ja. Wir sind uns selber gestorben und wir leben unser Leben in ihm und aus ihm heraus, ja. Er ist derjenige, der in uns lebt und der durch uns lebt, ja. Du kannst dir, ich meine, wenn du es dir ganz simpel vorstellen oder ganz vorstellen willst, weißt du, sind wir wie so eine Marionette. Ich meine, wenn du dich völlig hingibst und sagst, Gott, ich gebe mich dir völlig hin, mach mit mir, was du möchtest, ja, dann ist es wie so ein Puppenspieler. Ja. Also, ist eine Vorstellung, ja, wie das, wie du es haben kannst. Bisschen trocken, vielleicht für manche ein bisschen langweilig, keine Ahnung. Aber es ist wirklich Gott, der die Fäden zieht, ja, wenn du es an diesem Beispiel nimmst. Gott ist derjenige, der die Fäden zieht, der die Dinge lenkt, ja, der uns Türen öffnet, ja, der Türen offen hält für uns. Er ist wirklich derjenige, der alles im Griff hat, der den Überblick hat. Auch das, was wir selber vielleicht nicht wissen können, was für uns vielleicht selber in einem bestimmten Moment auch gar nicht wichtig ist, er hat es im Blick. Und er weiß auch, was kommen wird. Ja? Und er hat den besten Plan für jeden von uns. Für jeden von uns hat er den allerbesten Plan. Ja? Du kannst dir, ich meine, das kannst du dir im Verstand überhaupt nicht erklären, wie das möglich sein soll, bei was weiß ich wie viele Milliarden Menschen auf dieser Welt, ja, und keine Ahnung, wie viel genau davon wiedergeborene Christen sind, aber ich meine, Gott hat ja einen Plan für jeden Menschen, ob er Jesus jetzt schon aufgenommen hat oder nicht, er hat einen Plan für jeden Menschen, ja, und Gott hält das alles in seiner Hand, ja, wieso trauen wir dann Gott nicht zu, ja, dass er für unser Leben einfach das Allerbeste hat? Ja, wieso gehen wir einfach nicht mit dem, was er uns gegeben hat, ja, und danken immer wieder dafür, ja, danken ist wirklich, wirklich ein Schlüssel, danken ist ein Schlüssel und einfach ihm zu vertrauen, ja, daran festzuhalten und ich, mir kommt jetzt gerade, wer ich dran erinnere, das habe ich vor nicht allzu langer Zeit gelesen, die Geschichte von Josef, ja, ich meine, es gibt so ein paar Geschichten, in der Bibel, wenn du dir die anschaust, dann denkst du, ja gut, ist schon ziemlich schlimm gelaufen, also zwischendurch jedenfalls, ja. Ich meine, Hiob kannst du auch hernehmen, aber bei Josef, das fand ich so krass, ich meine, stell dir vor, er wurde von seinen Brüdern verraten und verkauft, als Sklave verkauft, ja, und dann hast du die Geschichte, da kam er ins Haus des Pharaos, dann hat ihn die Frau des Pharaos auch noch verraten, verleumdet, kannst du sagen, ja, und so weiter und so fort. Das Ende war, dass er zum höchsten Mann in Ägypten gemacht wurde, unterm Pharao. Also du kannst sagen, ich meine, er hat ja alles gelenkt, er hat ja alles geregelt, also ich sage jetzt mal, von den administrativen Aufgaben hat er sich noch mehr gekümmert als der Pharao selber. Und dann, worauf ich hinaus will, das Krasse ist, erst am Schluss wurde er mit seinen Brüdern wieder versöhnt. Seine Brüder haben sich total geschämt und es war total arg, dass sie ihn verraten haben. Und er hat zu seinen Brüdern gesagt, wenn das nicht geschehen wäre, wäre ich nicht heute da, wo ich heute bin. Ja, weißt du, so gewaltig, so stark, wenn du dir denkst, was der wurde verraten von seinen Brüdern. Ja, und er sagt am Ende zu seinen Brüdern, hey, macht euch nichts draus, wenn das nicht geschehen wäre, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ja, weißt du, wieso vertrauen wir nicht einfach Gott, dass er die Dinge im Blick hat, dass er auch unsere Situation jetzt, der wir jetzt sind, kennt, ja, und daraus das Beste machen möchte. Das ist das, wie Gott agiert. Er bewirkt alles zum Besten. Alles zum Besten. Wenn wir draufbleiben, wenn wir draufstehen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir nicht aus diesem Vertrauen rausgehen, ja, und keine Ahnung, in Anklage, in Motzerei oder in irgendwas reingehen, sondern wenn wir wirklich draufstehen, ihm vertrauen, ihm immer wieder danken für das, was er jetzt tut, für das, was er uns bereits gegeben hat, für das, wie weit er uns bereits geführt hat, ja, wenn wir da drin gehen, und auch mit diesen Dingen gehen, die er uns bereits gegeben hat. Und er hat uns so viel gegeben. Ja? Ich meine, du hast gehört, wir haben Vollmacht bekommen. Dann lass uns doch diese Vollmacht ergreifen. Ja? Lass uns doch diese Gelegenheiten nutzen, wenn uns Leute begegnen, die krank sind, wenn uns Leute begegnen, die Schmerzen haben, wenn uns Leute begegnen, die gebunden sind, die Befreiung brauchen. Lasst uns für Leute beten. Lasst uns Leute wirklich das Evangelium weitergeben, die gute Nachricht weiterzugeben. Lasst uns das ergreifen. Ja, weißt du, wir haben das allerbeste Leben, das es überhaupt gibt, ja, und wieso geben wir es dann nicht immer weiter bei jeder Gelegenheit, ja, ich meine, klar, da muss sich jeder an der eigenen Nase fassen, das mache ich auch, ja, ich meine, und natürlich gibt es nur jemanden, dem gefällt es natürlich nicht, wenn wir aufstehen und kühn einfach mit diesem Leben einfach weitergehen, aber ergreif das, nimm wirklich das, was du bekommen hast und geh mit diesen Dingen vorwärts. Ja? Geh vorwärts im Leben, lass das Leben raussprudeln, lass es einfach raus, wo sich Gelegenheit erbietet. Denk nicht so viel drüber nach. Ja? Denk nicht so viel drüber nach. Ja? Sobald du anfängst, drüber nachzudenken, ja, dann hat der Teufel dich schon so halb, ja? Denk nicht drüber nach, ja? Nimm wirklich, weißt du, diese Impulse sind ja da. Diese Impulse, und ich glaube, das kann jeder von euch bezeugen, diese Impulse sind da. Diese Impulse sind da, wo du denkst, hey, für den kann ich beten, ja, oder dem kann ich das noch weitergeben, oder ich habe einen Eindruck für jemanden, ja, für Arbeitskollegen oder für, egal, wenn es Leute auf der Straße sind, denen du begegnest, du kannst Eindrücke weitergeben, du kannst einfach ein ermutigendes Wort weitergeben, ja, wenn du sagst, gut, keine Ahnung, was weiß ich, für Heilung zu beten, jetzt direkt jemand Fremdes, dann vielleicht hast du einfach ein ermutigendes, ein auferbauendes Wort für jemanden, aber gib es weiter, ja, lass uns wirklich verschwenderisch mit diesem Leben umgehen, ja, lasst uns das weitergeben bei jeder Gelegenheit, lass es raus, ja, lass es raus, es ist ja diese Quelle in uns, ja, und diese Quelle, die will sprudeln, diese Quelle, die will raus, die will sich verbreiten, ja, die sucht sich immer irgendwo einen Weg, eine Quelle kannst du nicht verstopfen, ja, es funktioniert nicht, ja, wenn du eine Quelle versuchst zu verstopfen, dann sucht sie sich irgendwo einen anderen Weg, wie sie raus kann, ja, es ist nicht möglich, ja, das geht nicht, und wenn du sagst, ja, keine Ahnung, was der Teufel in meinem Leben schon alles getan hat, weißt du, es ist nicht möglich. Ja? Der Teufel kann nicht genug Dinge in deinem Leben tun, dass du nicht jetzt sagen kannst, hey, aber das, was Gott mir gegeben hat, damit gehe ich und das lasse ich raus. Amen. Ja? Es geht nicht, es ist nicht möglich. Ja? Ich meine, der Teufel, der wurde seines Platzes schon verwiesen. Amen, ja. Er muss letztlich immer irgendwo hinterherlaufen, ja. Weil Jesus hat den Sieg errungen, hat den Preis bezahlt und der Teufel ist halt derjenige, der immer halt irgendwo hinterherlaufen muss und reagieren muss, ja. Weil es ist ja so, der Teufel reagiert immer, ja. Und wir oder Jesus in uns, er ist derjenige, der agiert, ja. Er ist derjenige, der wirklich das Ding vorgibt, ja. Gott ist immer derjenige, der vorgibt. Er ist hier jemand, der die Marschrichtung vorgibt. Und der Teufel versucht immer nur irgendwas zu verhindern. Er versucht immer nur irgendwas auszubremsen. Aber ich sag dir, nicht mit uns. Nicht mit uns, sondern wir gehen vorwärts. Wir halten unseren Blick gerichtet auf ihn. Wir schauen wirklich ins Wort. Wir schauen in die Bibel, auf seine Verheißung, was er uns gegeben hat. Und mit diesen Dingen gehen wir und mit diesen Dingen leben wir einfach verschwenderisch dieses übernatürliche Leben. Amen. Amen. Was für ein wunderbares Leben haben wir bekommen. Bist du dankbar? Bist du froh, dass du nicht mehr der Alte oder die Alte bist? Ja, nicht auszudenken, wirklich nicht auszudenken. Wenn wir Jesus nicht gefunden hätten, er nicht uns gefunden hätte, also ja, ich kann jeden nur beglückwünschen, Halleluja, auch euch. Jeder, der Ja gesagt hat zu Jesus, der Ja gesagt hat, eine neue Schöpfung zu werden, das Alte hinter sich zu lassen. Wirklich, Halleluja, die Leiche wirklich unten zu lassen, nicht wieder aufstehen zu lassen, jeden Tag wieder neu, sondern wirklich zu sagen, nein, Halleluja, ich bin, Jesus, ich bin gestorben mit dir. Ich muss nicht immer Recht haben, ich muss nicht immer den letzten Satz haben, ich muss nicht für mich kämpfen den ganzen Tag, sondern ich lasse Gott für mich kämpfen. Hast du schon mal Gott für dich kämpfen lassen? Oder kämpfst du noch immer für dich selber? Ich sage nicht, dass wir nicht unseren Stand einnehmen gegen den Feind, das ist ganz klar. Aber wir müssen nicht mit Ellbogen gegen Menschen kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir sagen den Mächten, wo es lang geht. Aber wir gehen nicht gegen Menschen, wir gehen nicht gegen Fleisch und Blut. Weil ich habe es festgestellt, wenn ich das früher mal gemacht habe, dann habe ich den Kürzeren gezogen. Das ist total verrückt, aber ich danke dem Herrn dafür, dass es so ist und dass ich diese Erfahrung gemacht habe, weil er möchte nicht, dass wir gegen Menschen gehen, sondern er möchte allein selber, ja, dass wir für ihn sind. Und wenn ein Feind sich in die, also geistlicher Dämon, in die Quere stellt oder auf unserem Weg ist, dann befehlen wir, binden wir die Mächte und gehen weiter. Halleluja. Und weißt du, niemals ist ein Mensch dein Feind, der dich blockiert, den du weghaben musst, damit du jetzt rankommst, sondern, Halleluja, sondern Gott macht es. Gott ist der, der deinen Weg geplant hat, der deine Berufung zustande kommen lässt. Natürlich hast du eine absolute Verantwortung, deiner Berufung nachzugehen, weil unsere Berufung, die er uns gegeben hat, ist heilig. Er hat gesagt, die Berufung ist heilig. Weißt du, dass deine Berufung heilig ist? Sie ist nicht irgendwie, sondern sie ist heilig und sie ist kostbar. Also denk nie, oh, was ist schon meine Berufung? Die Berufung von meinem Nachbarn ist so viel powerfuler und ja, oder von dem und dem. Natürlich sind die Berufungen von anderen auch sehr powerful. Halleluja. Und es ist stark. Also es ist gewaltig, was Gott in seinen Leib gesetzt hat. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer und so weiter. Aber er hat dir eine spezielle Berufung gegeben und er möchte nicht, dass sie vermodert. Halleluja, sondern er möchte, dass wir das ausleben, was Gott, dieses Potenzial, das Gott in uns reingelegt hat. Und das macht glücklich. Willst du ein glückliches Leben? Also geh in deine Berufung, leb sie aus. Ja, leb sie aus. Lebt es aus, Halleluja, für Kranke zu beten, Gebundene zu befreien, Menschen zu ermutigen, Menschen Frieden zuzusprechen, für Menschen zu beten. Weißt du, was deine Gebete für einen Unterschied machen, wenn du betest für Menschen? Halleluja, für Geschwister, wenn wir gegenseitig füreinander beten, was das für Auswirkungen hat. Ja, denk nicht, ach, das Gebetsteam freitags, das ist wirklich sehr stark, ja, recht powerful. Das macht alles. Es gibt einen Teil, den jeder dazu beitragen hat, einfach. Und Gebet ist so powerful. Es passiert Gewaltiges, wenn wir beten, wenn wir anfangen zu beten. Es ist wie Dynamit, das wirklich freigesetzt wird, positiv den Feind zurückdrängt und die Pläne Gottes freisetzt. Wenn du weißt, jemand ist krank, jemand geht gerade durch eine schwere Zeit, weißt du, wir reden dich darüber, Halleluja, das machen wir wirklich nicht. Aber sei auch nicht gebetslos, sondern tritt ein für die Person, segne die Person, bete, setz Heilung frei, und die Person kommt dadurch. Jesus, ich danke dir, dass die Person durch diesen Prozess durchkommt. Halleluja, ich glaube daran, weißt, wir glauben hier aneinander, ja? Wir glauben, dass Gott mit jedem Einzelnen durchkommt. Wir verurteilen nicht, wir richten nicht, sondern wir beten füreinander. Immer wenn du versucht bist, vielleicht eine Person zu richten, ja, oder hast dich aufgeregt über jemanden, dreh's um und sag, nein, der Feind wird keinen Erfolg aus dieser Sache haben, sondern ich bete jetzt für die Person. Und zwar nicht negativ oder wie ich das denke, sondern ich setze den vollen Segen Gottes frei, ich setze volle Berufung Gottes frei, dass die volle Berufung Gottes in dieser Person zustande kommt, dass sie nicht strauchelt. Oder wenn du jemanden siehst, der gestrauchelt ist oder irgendwie, ja, in Sünde gefallen ist, was auch immer, ja, dann bet für die Person, sprich mit ihr, biet ihr Gebet an, Halleluja. Weißt du, das ist so kostbar, weißt du, das sind die Sachen, die vielleicht nicht, da stehst du nicht vor 100.000 Leuten und das sieht vielleicht niemand, aber Gott sieht's. Gott sieht es. Gott sieht jedes kleine Gebet, wenn du nachts aufwachst und für jemanden betest. Gott sieht es, Gott hört es und es ist so unendlich kostbar für Gott. Halleluja, alles, ja, was die Welt nicht groß ansieht. Aber für Gott ist einfach anders. Und Gott kommt auf unser Herz an. Das Herz. Halleluja, also wir bewahren unser Herz und wir lieben. Wir sind berufen, hier zu lieben. Weißt du, deine größte Berufung, unsere größte Berufung auf diesem Planeten, dass wir hier sind, ist zu lieben. Halleluja. Oh, Halleluja. Und nicht den Übernächsten, also den auch. Deinen Nächsten. Unsere Nächsten, die, mit denen du jeden Tag zusammen bist. Deine Familie, dein Ehepartner, deine Geschwister in der Gemeinde. Die Wunderbaren, die, mit denen Gott dich zusammengestellt hat. Deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen. Halleluja. Die Politiker, er hat uns in ein Land gestellt, er hat uns auf einen Kontinent gesetzt. Wir sind berufen, zu beten für die Menschen, einzutreten und sie zu lieben und nicht zu richten. Auch natürlich beten wir, dass Sachen in die richtige Richtung gehen, das ist ganz klar. Aber es ist immer aus dem Herzen der positiven, sagen wir, Zerbrochenheit, der Demut heraus. dass jeder Hilfe braucht. Und weißt du, wenn wir so ein Leib sind, der füreinander ist und füreinander einsteht, weißt du, boah, dann kann Gott alles machen. Das ist schon Erweckung, würde ich sagen. Das ist oder jedenfalls ein großer Motor. Einfach, dass Erweckung sich unter uns ausbreitet. Und da ist jedes Gebet wichtig. Ja, du denkst vielleicht, boah, ich bin ein kleines Licht, was habe ich schon zu geben? Lüge. Ja, wir müssen diese Lügen rausziehen, diese Lügen. Ich bin nur ein kleines Licht, wer bin ich schon? Bin ich wirklich von Gott geliebt? Das sind Lügen. Weißt du, du musst sie wegnehmen. Du darfst sie nicht annehmen. Wir dürfen nicht alles annehmen, was so den ganzen Tag herumgeflogen kommt, sondern wir müssen sagen, nein, das ist nicht das, was Gott über mich sagt. Also nehme ich es nicht an. Das ist auch nicht das, was Gott über meinen Bruder oder meine Schwester sagt. Und das nehme ich auch nicht an. Das ist auch nicht, was Gott über meinen Nachbarn, Herrn Müller, nebenan sagt. Sondern er liebt Herrn Müller nebenan. Und Herrn Meier. Und Halleluja. Also Gott hat so ein hammerstarkes Herz. Und er hat sein Herz, als wir Jesus angenommen haben, eine neue Schöpfung wurden, hat er in uns hineingelegt. Das ist so wunderbar. Weißt du, das ist gar kein Krampf mehr. Deshalb müssen wir auch keinen Krampf mehr zu lieben. Weil sein Herz ist ja schon in uns drin. Also haben wir das Herz, sein Herz für die Menschen in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Auch für uns selbst müssen auch nicht, manche sind unendlich hart mit sich selber, mit anderen sind sie gnädig, aber mit sich selber, boah, da brutal hart. Aber Gott hat gesagt, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Also lieb den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Kraft und so weiter. Und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, wir lieben einander und wir sind auch nicht brutal mit uns. Ja, natürlich sagen wir, Herr, wird besser mit mir. Halleluja. Da ist auch Luft nach oben. Ja, wir sind keine Narzissten. Das sind wir nicht. Aber wir knüppeln uns auch nicht. Und wir machen uns auch nicht runter, weil Gott macht uns nicht runter. Gott glaubt an uns. Halleluja. Also glauben wir, dass Gott in uns das Beste hervorbringt. Halleluja. Und Gott glaubt und wir glauben, dass Gott in jedem Einzelnen von uns das Allerbeste hervorbringt und dass jeder seinen Lauf läuft. Weißt du, wenn wir einander glauben, Gott glauben, dass jeder seinen Lauf läuft, dann kann es gar nicht sein, dass einer fällt und sein Lauf nicht zu Ende läuft, sondern wir werden, auch jeder am Livestream und jeder, der dieses Wort hört, du wirst deinen Lauf laufen. Wir glauben für jeden, auch der zuhört und der zuschaut, jeder wird seinen Lauf laufen. Wir glauben mit Gottes Glauben einfach für jeden Einzelnen. Halleluja, seid ihr dabei? Amen. Halleluja, Amen, wir danken dir, Herr. Amen. Halleluja, preist den Herrn. Ich hatte heute immer wieder das Wort freier Durchfluss. Und ich habe so drüber nachgedacht und mir ist so bewusst geworden, ja, alles, worauf es letztendlich ankommt in unserem Leben als Christen, ist, dass der Durchfluss frei ist. Warum? Ganz einfach, weil Jesus lebt in dir, damit lebt die Fülle Gottes in dir. Wenn die Fülle Gottes in dir lebt, dann lebt auch die volle Substanz, die du brauchst oder die volle Substanz deiner Berufung und deiner Bestimmung, die Gott für dich hat, die lebt durch Jesus bereits in dir. Ja, deine Bestimmung, deine Berufung, dein Weg, den Gott für dich geplant hat, die auf dieser Welt, der ist nicht irgendwo weit weg, du musst nicht irgendwo suchen, irgendwo schauen, wo geht mein Weg lang, was ist mein Weg hier oder da, sondern das ist alles in dich hineingelegt durch Jesus, durch den Heiligen Geist, ist diese volle Substanz in dir. Alles, worauf es ankommt, ist, dass es fließen kann. Amen. Dass es in Fluss kommt. Deswegen freier Durchfluss. Sag mal zu deinem Nachbarn, freier Durchfluss. Okay? Freier Durchfluss. Und weißt du, Der Heilige Geist gießt sich aus, immer wieder neu, auch in unser Herz oder in unser Herz hinein, um diesen freien Durchfluss sicherzustellen. Darum geht es letztendlich. Den freien Durchfluss der Substanz Gottes, den freien Durchfluss der Kraft Gottes, den freien Durchfluss der Bestimmung Gottes. Du wirst dann maximal in deiner Bestimmung gehen, in deinem Leben, wenn du in diesem Fluss bist. Beziehungsweise wenn dieser Fluss in dir und durch dich und aus dir fließen kann. Ja, wenn du einfach angeschlossen bist an diesen Fluss. Und das Wort sagt uns ganz klar, durch Jesus sind wir angeschlossen an diesen Fluss. Nur manchmal sind halt irgendwelche Lügen oder irgendwelche Ängste auf unsere Seele drauf, die irgendwie wie Stöpsel wirken. Aber du hast schon gehört von Tobi, letztendlich kein Stöpsel ist auf die Dauer stark genug, wenn die Quelle sprudelt. Amen. Und dafür ist der Heilige Geist gekommen, um unsere Quelle, die Quelle in uns, die Quelle von Jesus, aber auch die Quelle unserer Bestimmung in uns zum Fließen zu bringen. Ja? Philipper 2, Vers 13, das war der Bibelvers, den Gott mir dazu gegeben hat. Philipper 2, Vers 13 heißt es, er bewirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Amen. Mit anderen Worten, der Heilige Geist bringt uns in Touch. Weißt du, wenn der Fluss des Heiligen Geistes in unserem Innersten durchfließt, dann bringt er uns in Touch mit dem Willen Gottes für unser Leben. Er bewirkt, dass wir das wollen, was Gott eigentlich sich immer für uns gedacht hat. Das Wirken des Heiligen Geistes ist, dass wir plötzlich erkennen, oh, das war eigentlich immer für mich bestimmt. Ah, das ist es eigentlich. Ja, stimmt, das ist ja meine Berufung, das ist ja meine Bestimmung. Davor hast du dir vielleicht im Verstand rumgehirnt und überlegt, was könnte meine Bestimmung sein? Wo könnte ich weiterkommen? Was könnte Gott noch vorhaben in meinem Leben? Weißt du, und dann kommt der Heilige Geist, du kommst in diesen Strom, der Heilige Geist erfüllt dich. Ja, wie Jesus gesagt hat, ihr werdet Kraft empfangen und du kommst in diesen Fluss und der Fluss beginnt in dir zu sprudeln und plötzlich springt du rein und plötzlich fließt du mit und plötzlich merkst du, hey, ja, genau, das ist es ja. Das ist ja meine Bestimmung. Amen. Und plötzlich weißt du, was du willst. Und plötzlich willst du, was er will. Und plötzlich kann der Heilige Geist in dir nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen bewirken, weil da sein Fluss drauf ist. Halleluja. Plötzlich kann deine Bestimmung und deine Berufung zustande kommen, weil der Fluss fließt. Amen. Halleluja. Johannes 7, 38. Diejenigen, die an mich glauben, aus ihrem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Er ist es, der in uns bewirkt, das Wollen und das Vollbringen. Das heißt mit anderen Worten, es kommt auf unser Inneres an. Man könnte auch sagen, es kommt auf unser Herz an. Ja, ihr Lieben, ich glaube, dass Gott seinen Geist in dieser Zeit mächtig neu wirklich ausgießen möchte, auf jeden von uns, auf jeden Gläubigen, auf jeden Menschen letztendlich. Ja? Wie es heißt in Joel 3, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Ich glaube, dass er nächstes Wochenende an Pfingsten, dass er wirklich mächtig mit seinem Strom fließen möchte und Durchfluss bewirken möchte. Amen. Wenn du noch nicht angemeldet bist bei der Pfingstkonferenz, melde dich schnell an, weil der Heilige Geist ist dabei, etwas Mächtiges freizusetzen. Und jetzt sage ich dir noch was. Mach dein Innerstes bereit für diesen Durchfluss, weil er bewirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Das heißt, an Gott liegt es nicht, wenn irgendwas blockiert ist. Amen. Sondern es liegt in unserem Innersten manchmal. Ja, da sind manchmal, was weiß ich, Lügen, zum Beispiel Lügen über Gott. Gott ist nicht gut, Gott meint es nicht gut mit mir. Oder Lügen über uns selbst, ich kann das nicht, ich bin Versager, aus mir wird nichts und so weiter. Oder einfach Enttäuschungen der Vergangenheit, Dinge, die Frust auf uns draufgelegt haben, Abrieb einfach von alten Geschichten, irgendwie durch die wir vielleicht durchgegangen sind. Oder auch Ängste vor keine Ahnung, vor was, vor Menschen bloßgestellt zu werden, komisch dazustehen oder irrationale Ängste vor irgendwas, was kommen könnte. All diese Dinge können unsere Seele überlagern. Aber weißt du was? Der Heilige Geist möchte mit seiner Kraft auch da durchspülen und er möchte dein Inneres bereit machen für den Durchfluss. Und deswegen, ich empfehle dir auch jetzt, auch vor diesem Pfingstwochenende, auch ihr, die über Livestream zuschaut, ich empfehle euch wirklich, macht euer Herz bereit. Ja, tut all die Dinge weg, die da irgendwie sich vielleicht draufgelegt haben, alle Enttäuschung, alle Zweifel, aller Frust, alle Anstöße. Das ist auch so ein Punkt, Anstöße an anderen Menschen, ja, wo man plötzlich, davor war alles super im Reich Gottes, wow, überall sehen wir die Liebe und dann einer sagt irgendwie ein falsches Wort zu uns und plötzlich denken wir, oh, die sind alle überhaupt nicht in der Liebe, wo ist überhaupt die Liebe, ist das alles überhaupt echt, ist da überhaupt Gott und so weiter. Plötzlich, weißt du, du kannst durch einen Anstoß, kann deine ganze Sicht in einem Moment völlig geswitcht werden. Vorher ist alles wunderbar, Halleluja, Glaube und so weiter, Liebe, und dann kommt der Anstoß und plötzlich alles. Versteht ihr? Und das ist das Innere, in dem der Durchfluss fließen will. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Inneres bereit machen, dass der Strom fließen kann. Amen. Dass wir, mit anderen Worten, ich sag mal so, wie machst du das? Ja? Du musst jetzt nicht da wie so ein Sezierer da irgendwie jetzt erstmal deine Seele beschauen und sagen, oh, gibt's noch irgendwo, irgendwas, irgendwo im Verborgenen. Du musst jetzt nicht den Seelenklempner bei dir selber spielen, sondern alles, was es braucht, letztendlich ist, dass du dich Gott hingibst und dass du sagst, Herr, hier hast du mein Herz und einfach dich mit kindlichem Glauben ausstreckst und sagst, Herr, tu einfach alles in mir, was du möchtest. Ich gebe mich dir hin. Ich lass los von mir selber. Ich lass los vom Alten. Ich lass los von meinen Ängsten. Ich lass los von meinen Enttäuschungen. Ich lass los von meinen negativen Erfahrungen. Ich lass einfach los und ich vertraue dir wie ein Kind, dass du Gutes für mich hast. Amen. Und du gibst ihm dein Herz und du legst ihm dein Herz hin und du sagst, Herr, hier bin ich. Und du öffnest dein Herz und dann wusch kommt er und er bewirkt in dir das Wollen und das Vollbringen deiner Bestimmung. Und plötzlich bist du happy und plötzlich bist du erfüllt und plötzlich bist du begeistert, weil du merkst, jawohl, ich bin ja wirklich voll in dem unterwegs, was Gott für mich geplant hat. Amen. Halleluja. Alles beginnt im Inneren. Du hältst ihm dein Herz hin und er sendet seinen Geist. Weißt du, er reagiert so gern auf diesen kindlichen Glauben. Amen. Also er hat noch nie jemand enttäuscht, der sich nach ihm mit kindlichem Glauben ausgestreckt hat. Noch nie, noch gar nie. Vielleicht ist es manchmal so, dass er zuerst mal ein paar Sachen wegtun muss, wenn er kommt, ja, und einfach da ein bisschen arbeiten muss. Und dann kann es sein, dass er erst noch mal kurz was anstößt. Kann der übrigens auch am Wochenende passieren. Vielleicht bist du hier, am Freitag ist alles happy und super. Und am Samstag merkst du plötzlich, oh, da geht was ab bei mir. Vielleicht kommt plötzlich ein Anstoß und plötzlich denkst du, oh, was ist das eigentlich und so weiter. Weißt du, dann empfehle ich dir einfach, geh durch, halt ihm dein Herz hin. Sag, Heiliger Geist, hier bin ich, verwandle mich. Hier, ich bin bereit für den göttlichen Durchfluss. Ich bin bereit für den Strom. Ich bin bereit, dass du in mir das Wollen und das Vollbringen bewirken kannst. Amen. Und das wird er tun. Halleluja. Das steht in der Bibel, ihr Lieben. Also. Und ich meine, das ist schon eine Autorität, ja. Da steht es, Gott selber hat es gesagt, er bewirkt in uns das Wollen und das Vollbringen in uns, in unserem Innersten. Auf unser Inneres kommt es an. Also lass uns doch einfach zum Schluss, lass uns ihm nochmal einfach unser Inneres hinhalten. Lass uns ihm unser Herz hinhalten. Lass uns mit kindlichem Glauben einfach ihm hinhalten, unser Leben hinhalten. Einfach alles, was uns betrifft, einfach hinhalten. Komm, stehen wir mal auf zusammen. Halleluja. Strecken wir unsere Hände aus und sag mal einfach, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du so gut bist und dass du uns für den Strom bestimmt hast, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du für jeden Einzelnen von uns, auch für jeden Einzelnen, der über Livestream zuschaut, Herr, eine gewaltige Berufung hast, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass diese Berufung durch deinen Geist bereits in uns angelegt ist, wo wir Ja zu Jesus gesagt haben, wo Jesus in unserem Herzen lebt, wo er unser persönlicher Herr ist. Herr, da ist diese Berufung bereits in unserem Innersten angelegt, sie ist bereits da. Und jetzt sagen wir, Herr, hier halten wir dir dein Herz, unser Herz hin. Und wir sagen, Herr, fließe du über unser Herz, Herr. Oh, ströme du über unser Herz, Herr. Gieß deinen Geist aus. Heiliger Geist, komm und durchspüle unser Herz, Herr, mit dem Strom Gottes, Herr, und bewirke in unserem Innersten sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Fahr durch uns durch mit diesem göttlichen Strom. Halleluja. Wir bitten dich auch an diesem Pfingsten, Herr, fahr durch uns durch mit diesem göttlichen Strom. Bring uns ganz neu in Touch mit dem Kern unserer Bestimmung, mit dem, wozu du uns berufen hast. Bring uns auf dieses Gleis, bewirke in uns das Wollen und das Vollbringen. dienen. Halleluja. Nimm uns mit, ja. Schwemm uns mit, Herr, mit dem göttlichen Strom, der fließt von deinem Thron, Herr, und an den wir angeschlossen sind durch Jesus, bereits angeschlossen sind, Herr. Halleluja. Hebe jeden Deckel, nimm alles weg, was es irgendwie hindert, was den Durchfluss irgendwie hindert, und wirke du frei in unserem Innersten, Herr. Halleluja, Herr. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Kraft zu Kraft, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Danke für das, was du vorhast mit uns in dieser Zeit, Herr. Danke für deine göttliche Bestimmung über jedem einzelnen Sohn und in jedem einzelnen Sohn. Danke, Herr, dass du unsere Herzen bereit machst, Herr, den vollen Strom zu empfangen, willkommen zu heißen und aktiviert zu werden, Herr, in unserer göttlichen Bestimmung. In Jesu Namen, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Ja, da bist du bereits angeschlossen. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, wir preisen dich, ja. Oh, Glory. Glory, Glory, Glory, Glory. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine wunderbaren, perfekten Pläne, Herr. Oh, wir preisen dich, ja. Halleluja. Danke, dass wir nicht denken müssen, Herr. Halleluja. Ja. Weißt du, Tote denken nicht so viel. Wir haben ja vorher gehört, wir sind gestorben und damit ist es erledigt. Wir sind begraben und Tote denken nicht mehr so viel, weißt du? Halleluja. Und damit kann Jesus uns mehr denken und damit kann der Heilige Geist uns mehr denken. Und er kann übernehmen und er kann die Kontrolle über unser Denken, über unsere Gefühle, über uns übernehmen. Halleluja. Mit Christus gekreuzigt, nun lebe nicht mehr ich, aber Christus lebt in mir. Amen. Halleluja. Glory. Preist den Herrn.